Diese erste Reise des DDR-Außenministers Markus Meckel nach Prag konnte nicht ohne symbolische Geste beginnen. Der Mitbegründer der SPD in der DDR erinnerte daran, wie wichtig die Charta 77 in der CSSR als ein Zeichen und Beispiel der politischen Hoffnung für die Menschen- und Bürgerrechtsgruppen während der Honecker-Ära in der DDR gewesen sei. Meckel traf mit Alexander Dubček zusammen, Symbolfigur des politischen Frühlings 1968 in der CSSR. Ein Mahnmal für den Studenten Jan Palach auf dem Wenzelsplatz, der sich aus Protest gegen den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die CSSR verbrannte, legte er ein Blumengebinde nieder und sprach, umringt von einer immer dichter werdenden Passantenschar, von deutscher Schuld. 1938, als deutsche Truppen die Tschechoslowakische Republik zerstörten. 1968, als wiederum deutsche Soldaten mit dabei waren, als dem Prager Frühling der Garaus gemacht wurde. Wir bitten euch um Verzeihung dafür, dass dies geschehen konnte. Prosíme vás o prominutí za to, že to se mohlo stát. Und wir sind in tiefer Ehrfurcht und im Gedenken an Jan Palach und viele andere, die gegen diesen Einmarsch protestiert haben, gekämpft haben und in den Jahren danach für Demokratie und Freiheit aufgestanden sind. In der Begegnung mit Regierungschef Čalfa kamen die akuten Probleme zur Sprache, unter denen Tschechen und Slowaken im Gefolge der deutschen Vereinigung jetzt spürbar zu leiden haben. Zahlreiche Betriebe in der DDR mit der neuen D-Mark auf ihren Konten sehen ihre Zukunft im Westen und haben die Lieferverträge ihrer tschechoslowakischen Partner storniert. Diesen drohen Liquiditätsengpässe und Arbeitslosigkeit. Angesichts dieser wirtschaftlichen Probleme, die bisher zu kurz gekommen seien in der öffentlichen Diskussion, plädiert Meckel für eine solidarische Lösung unter Einbezug der Bundesrepublik. Genau darin sehe ich ein wichtiges Problem. Gleiches könnte man von Polen erzählen. Diese äußeren Aspekte der Einigung sind bisher zu wenig im Blick gewesen. Deshalb auch zu wenig die Verantwortung, die die Deutschen in dieser Frage auch gegenüber den Nachbarn haben. Bisher ist meist ja nur von sicherheitspolitischen Problemen die Rede gewesen, wenn man von den äußeren Aspekten der deutschen Einigung geredet hat. In Prag warb Meckel erneut für seine Idee von einer speziellen, militärisch wie politisch definierten Sicherheitszone in Mitteleuropa, bestehend aus dem Osten Deutschlands, als Teil der NATO mit sowjetischer Truppenpräsenz, aus Polen und der Tschechoslowakei. Nach dieser Vorstellung würden im Vorgriff auf Wien die Truppenstärken in diesem Gebiet halbiert, würden in den Hauptstädten Prag, Warschau und Berlin KSZE-Institutionen errichtet. Meckel sieht darin eine Etappe auf dem Wege zu einer umfassenden gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur und erhält trotz der Skepsis des DDR-Ministerpräsidenten de Maizière und des Bundesaußenministers Genscher unbeirrt daran fest. Auch in Prag sieht man diese Idee eher als Hindernis für den europäischen Einigungsprozess an. Für Meckel allerdings stellt sich die Frage, auch und gerade mit Blick auf die Gorbatschow-Position, was geschieht, wenn der Warschauer Pakt nicht in der Lage sein sollte, sich eine demokratische politische Struktur zu geben, und zwar aus Gründen, die in der sowjetischen Innenpolitik liegen. Bricht der Warschauer Vertrag auseinander, brauchen die Mittel- und Osteuropäer, so Meckel, eine Struktur, die ihre europäische Integration garantiert. Deshalb will er für seine Idee auch weiterhin werben, solange zumindest, bis klar ist, was der Warschauer Pakt am Ende für den Westen noch wert ist. Der Traum von der Marktwirtschaft in der DDR war zunächst ein kurzer Traum. Nicht nur, dass manches Regal, vor allem in der Provinz, wieder leer ist, auch die Preise lassen ahnen, dass marktüblicher Wettbewerb noch nicht stattfindet. Die Sorge in der DDR-Regierung über das insgesamt viel zu hohe Preisniveau wächst. Und so mussten die Verantwortlichen in Ostberlin heute erneut mit Preiskontrollen drohen. Ein Bericht von Wolfgang Hauptmann. Die soziale Marktwirtschaft erweist sich für die DDR als Abenteuer. Nicht nur für die verunsicherten Kombinate und Firmen, sondern auch für die Bevölkerung. Vor allem bei Nahrungsmitteln sind die Preise nach oben geklettert. Und selbst die niedrigsten Werte sind nach Meinung der Bürger und der Regierung noch zu hoch. Manfred Ortlieb, Preisexperte des Ostberliner Wirtschaftsministeriums, verlas bei einer Pressekonferenz empörende Beispiele. Jeder weiß, dass wir genügend Fleisch haben, dass wir eigentlich von Fleischberg schon sprechen können. Und trotzdem klappt das genau auf der Strecke am schlechtesten. Abgesehen von den Preisen, die hier angeboten werden, ist vor allen Dingen die Qualität sehr schlecht, sodass die Leute teilweise nicht wegen des Preises nur nicht kaufen, sondern weil die Schnitzel beispielsweise eben nach wie vor mit diesen dicken Fetträndern sind. Aber vielleicht mal zu den Preisen selber. Schweineschnitzel haben wir die niedrigsten Größen in Weimar festgestellt mit 8,90 Mark das Kilo, in Rostock mit 16,50 Mark. Den höchsten Wert. Bei Eiern und Kartoffeln sind die in einigen hundert Geschäften der DDR gesammelten Beispiele ebenso extrem wie bei Fleischwaren. Bei Brot, Butter und Milch ist eine leichte Normalisierung festzustellen. Aber allgemein herrscht der Eindruck vor, dass die Preisfreigabe von allzu vielen Geschäftsleuten und Verkaufsstellenleitern als Freibrief für ein Wettrennen zu möglichst hohem Gewinn gesehen worden ist. Hinzu kommt das Denken in den alten Strukturen von Befehl und Gehorsam, wo das Wort Initiative nur propagandistisch verwendet wurde. Nach Ortlieb hat sich bei der Befragung nach den Gründen für die großen Preisunterschiede gezeigt, dass die meisten Leute des Verkaufsstellenpersonals eigentlich überhaupt keine eigene Initiative zur Markt- oder Preisgestaltung suchen, sondern alle nach dem alten Motto warten, welche Preise gibt es von oben. Die Ostberliner Regierung beschließt, die Volkskammer ratifiziert und auf dem Papier müsste die Marktwirtschaft siegreich einziehen. In vielen Bereichen tut sie es sicherlich. Doch bleiben viele Verwundete am Wegrand zurück. Um bei den Preisen zu bleiben, wer laufen kann, kauft im Westen ein. Noch einmal Abteilungsleiter Ortlieb. Mit diesen überhöhten Preisen laufen uns unsere Bürger nach West-Berlin und in die BRD. Wir können eigentlich hier nur, das ist das Einzige, was uns bleibt, appellieren, wie gesagt, an unsere Verkaufseinrichtungen, hier vernünftig die Preise zurückzuführen, damit der Umsatz auch in unseren Geschäften gewährleistet ist. Vor allen Dingen auch für die Bürger, die ja nur nicht so dicht dran wohnen wie wir hier in Berlin oder in den Grenzgebieten. Das kann nicht die Lösung der Marktwirtschaft sein, dass wir praktisch Einkaufstourismus organisieren. Wenn der Handel vernünftig ist, wird er die vom Produzenten empfohlenen Preise nicht unbesehen verlangen. Doch zwingen kann man ihn nicht. Und das Amt für Wettbewerbsschutz konnte bisher nicht einschreiten, weil es außer teuren Angeboten im selben Ort fast immer auch billigere gab. Der Verbraucher muss Lehrgeld bezahlen. Zunächst sah es so aus, als sei das ein Bonner Streit, was sich zwischen CDU einerseits und FDP und SPD andererseits abspielt. Der Streit um die Sperrklausel bei gesamtdeutschen Wahlen. Aus Ostberlin klangen harmonischere Töne herüber, so hatte es jedenfalls den Anschein. Aber was Lothar de Maizière unter anderem als Verhandlungsposition nach Bonn getragen habe, den Wunsch nach unterschiedlichen Sperrklauseln nämlich, sei keineswegs die Meinung der SPD in der Regierungskoalition in Ostberlin, heißt es nun. Peter Heinemann berichtet. Der Haussegen hängt schief in der Ostberliner Regierungskoalition. Deshalb wollen die Sozialdemokraten sich hier auf ihrer Präsidiumssitzung in der Rungestraße darüber verständigen, wie sich die SPD innerhalb der Regierung in die Verhandlungen um den zweiten Staatsvertrag einbringt, dabei ihre Ziele klar erkennbar macht und dabei Schwerpunkte setzt. Denn es hatte Verärgerung gegeben über den Beginn dieser Verhandlungen am Freitag, wo nach Mitteilung von Teilnehmern dieser ersten Runde Ministerpräsident Lothar de Maizière und sein parlamentarischer Staatssekretär und Verhandlungsführer Günter Krause die Meinung der CDU vorgetragen haben und wohl einfach meinten, das sei die durchgängige Meinung der gesamten Regierung. Nach den Worten des SPD-Parteivorsitzenden Wolfgang Thierse sei dies ein schlechter demokratischer Stil, denn es habe vorher keine hinreichende inhaltliche Abstimmung gegeben. Dieses könne so nicht weitergehen. Wörtlich Thierse: Wir fordern, dass vor allen wesentlichen inhaltlichen Schritten dieser Vertragsverhandlungen und auch an inhaltlich wesentlichen Punkten vor eindeutige Koalitionsgespräche und Verabredungen stattgefunden haben, damit auch die Meinung der Regierung eine Rolle spielt. Besonders wichtig und eilig ist für die Sozialdemokraten die Klärung des Wahlrechtsproblems, wie Wolfgang Thierse meinte, und Einigung darüber zu erzielen, nach welchem Wahlgesetz und in welchem Wahlgebiet gewählt wird. Wir sind für ein einheitliches Wahlgesetz in einem einheitlichen Wahlgebiet. Das sollte möglichst am Beginn dieser Verhandlungen geklärt werden. Wir könnten uns auch vorstellen, dass das in einem eigenen Vertrag, in einer eigenen Vereinbarung zwischen beiden Regierungen vor dem zweiten Staatsvertrag geklärt werden. Aber auch wichtige inhaltliche Fragen müssten in diesem Zusammenhang geklärt werden, so zum Beispiel die Frage nach der sozialen Sicherung und vor allem Fragen der Eigentumsordnung, also Übernahme von Grund und Boden, auf dem DDR-Bürger wohnen oder gar neues Eigentum erwerben können, im Zusammenhang mit der Privatisierung des Volkseigentums. Dann die folgende Frage. Herr Thierse, wie sieht es denn mit dem konkreten Beitrittstermin aus? Vor der Wahl oder nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr? Wir haben bisher dafür votiert und halten auch zunächst daran fest, dass der Beitritt vor dem Wahltermin stattfinden sollte, um zu garantieren, dass die Wahlen wirklich einheitlich passieren in einem einheitlichen Wahlgebiet. Wenn dies garantiert ist, ist die Frage des Beitritts dann eine sekundäre Frage. Ich denke, dass man Regelungen treffen kann, dass auch nach einem Beitritt zum Grundgesetz eine Regierung der DDR gewissermaßen funktionsfähig bleibt bis zur Etablierung einer gesamtdeutschen Regierung. Und das ist die einhellige Meinung des SPD-Präsidiums. Keine Differenzen, wie heute einige Ostberliner Zeitungen geschrieben hatten. Heute Abend gemeinsame Sitzung des Koalitionsausschusses und es scheint so, dass sich auch hier eine Einigung in der Regierungskoalition abzuzeichnen scheint. Dieser Koalitionsausschuss, meine Damen und Herren, in Ostberlin tagt noch über die Bedingungen für gesamtdeutsche Wahlen. Ein Ergebnis dieser Gespräche gibt es bis jetzt noch nicht. DLF, kontrovers. Wir bleiben beim Thema Streit um den Wahlmodus für gesamtdeutsche Wahlen, wechseln aber die Bühne. Nicht Ost-Berlin, sondern Bonn ist nun der Schauplatz. 5%-Hürde für alle, ja oder nein. Es diskutieren Johannes Gerster, CDU, und Hertha Däubler-Gmelin, SPD. Wir wollen ja am 2. Dezember, wie man hört, also jetzt in knapp 6 Monaten, zum ersten gesamtdeutschen Bundestag wählen. Deswegen ist es völlig klar, brauchen wir ein einheitliches Wahlrecht, wir brauchen einheitliche Wahlbestimmungen und auch eine einheitlich geltende 5%-Klausel. Alles andere würde der Manipulation Tür und Tor öffnen. Also zunächst einmal ist das Wahlrecht eine wichtige Frage, aber nicht die allerwichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist jetzt, dass wir aufgrund eines zweiten Staatsvertrages versuchen, die Rechtseinheit herzustellen, Regelungen zu finden, was mit der Verwaltung der DDR nach dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland sein wird. Dies ist praktisch nur zu schaffen, und die Deutschen in der DDR wollen ja schnell die Vereinigung, wenn wir erst diesen Staatsvertrag machen. Und dies bedeutet andererseits wegen der Fristen, die das Bundeswahlgesetz gibt, dass nur die DDR noch ein neues Wahlgesetz schaffen kann, ein Gesetz zur Wahl von Abgeordneten zu einem gesamtdeutschen Parlament. Und da finde ich, da der Beitritt wohl nach allem, was heute erkennbar ist, erst nach der Wahl erfolgen wird, sollte man so viel Respekt vor den Bürgern der DDR lassen, dass man ihnen das überlässt, wie sie das Wahlrecht im Einzelnen ausgestaltet. Man sollte etwas mehr Respekt haben gegenüber auch den Gruppen, die in der Revolution waren, die Revolution ermöglicht haben und Frieden und Freiheit in der DDR ermöglicht haben. Also das ist leider Gottes nicht ganz richtig, Herr Gerster, weil wenn die Bundesregierung bei der DDR, ist es ja im Moment noch etwas anders, den Wahltermin für die ersten gesamtdeutschen Wahlen 6 Monate im Voraus plant, dann hat sie nach unserer Verfassung, und die lässt da überhaupt keinen Spielraum, auch dafür zu sorgen, dass wir ein einheitliches, im gesamten Wahlgebiet gleich geltendes Wahlrecht haben. Also Frau Däubler-Gmelin. Na, jetzt bin ich erst nochmal dran. Da gibt es eben keine Möglichkeit zu manipulieren, auch wenn ich weiß, dass Ihre Haltung natürlich daherkommt, dass Sie sehr gerne auf diese Weise der DSU und der PDS über die Hürden helfen möchten. Da aber macht das Grundgesetz einen Riegel davor. Also Sie vergiften die Atmosphäre, wenn Sie immer gleich irgendwelche wahltaktischen Motive unterstellen. Die Situation ist doch eine ganz andere. Die Situation ist die, dass wir derzeit noch 2 deutsche Staaten haben und sehen müssen, wie in 2 deutschen Staaten möglichst schnell die Dinge so zusammenlaufen, dass also aus 2 Staaten ein Staat wird. Und deswegen ist es vor allen Dingen jetzt, solange die DDR noch ein souveräner Staat ist, die Aufgabe der Politiker in der DDR, dies zu bestimmen. Das ist merkwürdig. Die Sozialdemokraten haben noch vor einem Vierteljahr uns vorgeworfen, wir wollten alles der DDR überstülpen. Und jetzt, wo es darum geht, dass sie selbst bestimmen, noch als eigenständiger Staat, wie sie zu Abgeordneten kommen für ein gesamtdeutsches Parlament, bekommen die Vorschriften der Sozialdemokraten gegenüber der DDR. Ich finde das sehr merkwürdig. Also, wissen Sie, wir sind halt gegen Manipulationen. Und wenn wir gesamtdeutsche Wahlen haben, dann möchten wir auch, dass die Vorschriften unseres Grundgesetzes peinlich genau eingehalten werden. Und das bedeutet, dass da nicht ein Volk der DDR und ein Volk der Bundesrepublik wählt und nicht Abgeordnete entstehen, die dann Abgeordnete der DDR-Bevölkerung oder Abgeordnete der bundesrepublikanischen Bevölkerung sind, sondern dass dann dieses durch den Beitritt der DDR entstehende neue Gesamtdeutschland in seinem obersten Verfassungsorgan sich auch wiederfindet. Aber Sie werden doch gar nicht an der Tatsache vorbei können. Unterbrechen Sie nicht ständig. Sie werden doch nicht an der Tatsache vorbei. Dass wir nämlich natürlich eine Wahlrechtsvereinbarung schließen können. Die können wir in 3 Wochen haben. Die ist ganz einfach. Und Sie wissen ja, die DDR hat dafür auch die Vorkehrungen geschaffen. Ich darf Sie nur daran erinnern, dass das Verfassungsgrundsätzegesetz der DDR die Möglichkeiten dafür jederzeit eröffnet. Man muss es nur wollen. Also zunächst einmal ist das natürlich, das Wort von der Manipulation ist natürlich dummes Zeug. Das sind einfach Unterstellungen, bösartige Unterstellungen. Bleiben wir doch mal bei den Fakten. Die Fakten sind, dass im Zeitpunkt der Wahl nach menschlichem Ermessen noch in 2 Staaten gewählt wird. Und dann ist es zunächst und vordergründig und letztendlich auch die Entscheidung des Parlaments der DDR, wie sie das Wahlrecht im Einzelnen gestalten wird. Ich finde es einfach eine Rücksichtslosigkeit gegenüber der Volkskammer, ihr unterstellen zu wollen, sie würde manipulieren, denn sie könnte ja nur manipulieren, weil sie ihr eigenes Wahlrecht bestimmt. Das ist eine sehr unanständige Haltung gegenüber gerade den Gruppen und Parteien und Fraktionen, die drüben die Revolution ermöglicht haben und dafür gesorgt haben, dass Deutschland zusammenwachsen kann. In der DDR-Regierungskoalition spitzt sich nach Agenturberichten die Debatte um die Position bei den Verhandlungen über den Einigungsvertrag mit der Bundesrepublik zu. Der Delegationsleiter bei den Gesprächen, Staatssekretär Krause, widersprach heute dem Vorwurf der DDR-Sozialdemokraten, in der ersten Verhandlungsrunde nur die Linie der CDU vertreten zu haben. Wichtigster Konfliktpunkt sind die Modalitäten bei der für Dezember geplanten ersten gesamtdeutschen Wahl. Krause hielt der SPD vor, sich nicht rechtzeitig in die Formulierungsgespräche über den Einigungsvertrag eingeschaltet zu haben. Das Positionspapier des Koalitionspartners habe erst 24 Stunden vor Beginn der ersten Verhandlungsrunde vorgelegen und deshalb am Freitag vergangener Woche nicht mehr in die Gespräche eingebracht werden können. Als erster prominenter Sozialdemokrat der Bundesrepublik hat SPD-Vorstandsmitglied von Oertzen für ein unterschiedliches Verfahren bei der gesamtdeutschen Wahl plädiert. Gegenüber dem parlamentarisch-politischen Pressedienst in Bonn sprach er sich für eine Übergangslösung aus, bei der getrennt im Gebiet der Bundesrepublik und der DDR gewählt wird. Dabei sollte für die Bundesrepublik und West-Berlin wie bisher die 5%-Hürde, in der DDR aber eine 3%-Sperrklausel gelten. Der Bundesvorstand der Grünen und führende Mitglieder der SED-Nachfolgepartei PDS haben ihre Ablehnung der geplanten 5%-Klausel bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen bekräftigt. Dies teilten die Vorstandssprecher der Grünen Ströbele und Daus heute in Bonn mit. Die Grünen hätten im Übrigen mit einer Begegnung am Vorabend zeigen wollen, dass sie die Politik der Kontaktsperre gegenüber der PDS nicht mitmachten und die harte Auseinandersetzung mit ihr nicht scheuten. Die Grünen erläuterten ferner ihren Vorschlag, einem Bündnis von DDR-Bürgerbewegungen die Beteiligung an gesamtdeutschen Wahlen zu ermöglichen. Die PDS habe für den Fall der Abstimmung in zwei getrennten Wahlgebieten angekündigt, sie werde eigene Kandidaten nur in der DDR aufstellen. Bei einer vorgezogenen Vereinigung und der Wahl in einem Wahlgebiet mit einheitlicher 5%-Klausel erwäge die PDS auch eine Kandidatur im Gebiet der Bundesrepublik. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Houston haben die 7 führenden westlichen Industrienationen der Sowjetunion die Zusammenarbeit zur Unterstützung ihrer Reformen angeboten. In der heute vorab bekannt gewordenen politischen Erklärung wird die Absicht Moskaus begrüßt, die Demokratisierung voranzutreiben und die Wirtschaft des Landes nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen umzuwandeln. Auf konkrete Finanzhilfen haben sich die Gipfelteilnehmer noch nicht geeinigt, doch kündigten sie an, darüber mit dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow in einen Dialog zu treten. Im Moskauer Kreml hat am Nachmittag die Wahl des Generalsekretärs der KPDSU begonnen. Es gilt als sicher, dass die Delegierten des 28. Parteitags den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow im Amt des Generalsekretärs bestätigen. Der 8. Tag des 28. Parteitages der KPDSU begann heute mit einer Rede Gorbatschows, die ihresgleichen sucht. Kämpferisch, teilweise sogar wütend, las er den mehr als 4.600 Delegierten die Leviten. Sie müssten begreifen, dass das Ende des Machtmonopols der KPDSU gekommen sei. Einige in der Partei handelten weiterhin in gewohntem Kommandoton und nach alten Vorstellungen. Als Unruhe im Saal aufkam, stellte Gorbatschow erregt die Frage: Genossen, nur wer zuhören will, der wird doch etwas begreifen. Besonders energisch verteidigte er seine Außenpolitik. Delegierte hätten ihm vorgeworfen, er soll nicht so viel in der Welt herumreisen, meinte er kopfschüttelnd. Ist der Stand des Denkens in diesem Saal so niedrig, dass sie sich gegen das Reisen aussprechen, meinte er provokativ. Wenn es bei einigen Parteimitgliedern immer noch Zweifel daran gäbe, dass wir uns aus Afghanistan zurückziehen mussten, so Gorbatschow, dann weiß auch ich nicht mehr weiter. Am Nachmittag wurde es dann wiederum spannend. Die Kandidaten für den Posten des Generalsekretärs mussten nominiert werden. Der Vorsitzende der zuständigen Kommission trug 4 Namen vor, unter ihnen Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Bis auf Gorbatschow zogen alle Genannten aber ihre Kandidatur sofort zurück. Daraufhin wurde aus dem Saal die Forderung laut, eine neue Liste zu eröffnen und Vorschläge aufzunehmen. In teilweise erregten Stellungnahmen wurden dann neben Gorbatschow noch andere 6 Kandidaten genannt, unter ihnen Außenminister Schewardnadze, Innenminister Bakatin und das ehemalige Politbüromitglied Jakovlev. In den Stellungnahmen wurde das zukünftige Doppelamt Gorbatschows harsch kritisiert. Mehrere Delegierte riefen dazu auf, nicht zuzulassen, dass der Präsident der Sowjetunion wiederum Generalsekretär der KPDSU wird. ob gekonnte Regie des Parteitages oder nicht, auffallend war, dass bei der Kandidatenvorstellung am Ende Außenminister Schewardnadze und Alexander Jakowlew sprachen, die sich eindeutig hinter Gorbatschow stellten und sagten, gerade in der jetzigen Etappe der Perestroika komme es darauf an, dass ein Mann den Prozess vorantreibe. Fünf Kandidaten, unter ihnen Innenminister Bakatin, lehnten die Kandidatur auf den Posten des Generalsekretärs ab. Als einziger Mutiger blieb Taimyros Avaliani, der erste Sekretär der Stadt Kiselyevsk im Kuspas-Gebiet, übrig. Avaliani, der im letzten Jahr im Bergarbeiterstreik eine wichtige Rolle gespielt hatte, zeigte sich von der Nominierung selbst überrascht. Auf nicht unsympathische Weise beantwortete er dann die zum Teil unfairen Angriffe der Delegierten aus dem Saal. Große Chancen werden dem in der Geschichte der KPDSU ersten Gegenkandidat zu einem Generalsekretär nicht eingeräumt. Mit Spannung wird dennoch das Ergebnis der Wahl erwartet. Wann dieses vorliegt, ist zur Stunde noch nicht ersichtlich, möglicherweise erst am morgigen Vormittag. Erst am Abend begannen die Delegierten jetzt im Georgsaal des Kremls mit der Stimmabgabe. Sollte zu später Stunde doch ein Ergebnis vorliegen, werden wir Sie natürlich in unserem Journal vor Mitternacht darüber unterrichten. Zeitgleich mit der Debatte auf dem Parteikongress bereitet sich die Regierung auf Verhandlungen mit Vertretern Litauens vor, die die Unabhängigkeit von der Sowjetunion durchsetzen wollen. Anmerkungen dazu von Eduard Neumeier. Der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow hat ungeachtet der intensiven Beschäftigung mit dem und der Konzentration auf den Parteitag der KPDSU noch Zeit gefunden, per Erlass auch die Verhandlungsdelegation für Litauen zu benennen. Der Erlass löste in Vilnius anscheinend einen Schrecken aus. Jedenfalls schloss der litauische Präsident Vytautas Landsbergis aus der Zusammensetzung der 22 Moskauer Namen, dass es wohl sehr schwer werde. Allein die Zusammensetzung der sowjetischen Delegation, so sagte er heute im litauischen Fernsehen, bedeutet, dass Moskau massive wirtschaftliche und territoriale Forderungen stellen wird. In Litauen selber debattiert das Parlament seit heute, wen es in den Clinch mit Moskau schicken wird. Dort sind die Meinungen geteilt, ob Landsbergis die Delegation anführen solle. Mehr spricht dafür, diese Aufgabe der Ministerpräsidentin, Frau Prunskiene, zu übertragen. Abgesehen vom protokollarischen Problem einer Präsidentenbeteiligung gibt es auch ganz pragmatische Gründe für die Abwesenheit von Landsbergis. Er gilt als hart bis unbeweglich, Frau Prunskiene hingegen als flexibel, wiewohl unbeugsam im Grundsatz. Es ist kaum vorstellbar, dass Landsbergis von der Größe und von der Zusammensetzung der Moskauer Delegation wirklich überrascht sein kann. Dass Moskau seine beste Mannschaft in beispiellose Verhandlungen schicken würde, war anzunehmen. Schon bei den Feldscharmützeln der letzten Monate seit der litauischen Unabhängigkeitserklärung vom 11. März hat Moskau klargemacht, dass der Weg zur Unabhängigkeit hart und teuer werden würde. Doch beim Studium der Namen kann einem auch ein anderer Gedanke kommen als der, dass hohe Forderungen auf Vilnius zukommen. Der erste Gedanke bei Ansicht der Namensliste war bei manchem, Moskau meint es offenbar wirklich ernst mit seinem Versprechen, Litauen die Unabhängigkeit zu gewähren. Denn es sind die Spezialisten für alle jene Bereiche auf der Delegationsliste, die für Moskau im Falle der litauischen Unabhängigkeit essentiell sind. Beispielsweise der Chef von Gusplan, Juri Masljukow, ist wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen und wegen der Eigentumsproblematik unabdingbar. Stanislav Anisimov vom Staatskomitee für materiell-technische Versorgung. Der Abgesandte des KGB, Philipp Bobkov, ist für Sicherheitsaspekte verantwortlich. Juri Wolmer als Minister der Hochseeflotte hat mindestens Landrechte zu vertreten. Viktor Geraschenko von der Staatsbank muss monetäre Fragen regeln. Konstantin Katjuschew, einst Träger jener Hoffnungen als ZK-Sekretär, die viele Jahre später Gorbatschow verwirklicht, ist als Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen das beste Zeichen dafür, dass Moskau sich auf staatliche Trennung einrichtet. Und dass ein stellvertretender Außenminister, Viktor Komlekov, am Tische sitzen soll, weist auch auf ungewöhnliche völkerrechtliche Beziehungen hin. Dass ein Vertreter des Generalstabs, des Finanzministeriums, ein Abgesandter des litauischen Nachbarn Weißrussland und andere Vertreter von hohen sowjetischen Organen dabei sind, alles dies lässt nur den Schluss zu, dass Moskau offensichtlich darauf eingestellt ist, den Litauern ihre Unabhängigkeit zu geben. Ob sie wirklich mit territorialen Opfern und ruinösen materiellen Zahlungen erreicht werden wird, das steht gar nicht fest. Aber dass der Preis der staatlichen Unabhängigkeit nicht in Kopeken zu rechnen ist, das haben die Wochen der wirtschaftlichen Sanktionen deutlich gezeigt. Auf der anderen Seite hat man in Vilnius dankbar die Botschaft der Russischen Republik unter Boris Jelzin empfangen, dass die Republik zu intensiver Zusammenarbeit und wirtschaftlichem Austausch mit Litauen bereit sei. Es verfinstert sich die Aussicht auf die Zukunft Litauens folglich keineswegs. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass Michail Gorbatschow als Generalsekretär der KPDSU in seinem Amt bestätigt wurde. Für Gorbatschow stimmten in geheimer Abstimmung 3.411 der mehr als 4.600 Delegierten des 28. Parteikongresses der KPDSU. Sein Mitbewerber Avaljani erhielt 501 Stimmen. Im Journal vor Mitternacht werden wir Sie ausführlicher über den Wahlgang informieren. Die beiden Ostberliner Koalitionsparteien CDU und SPD reden zurzeit mehr übereinander als miteinander. Und was sie dabei zu sagen haben, klingt wenig schmeichelhaft. Der Streit im Regierungslager geht nach wie vor um den Modus für die ersten gesamtdeutschen Wahlen und um den Zeitpunkt des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik. Staatssekretär Günter Krause, Verhandlungsführer der DDR-Regierung bei dem geplanten Einigungsvertrag, hatte am Vormittag den Vorwurf der SPD zurückgewiesen, die Regierung vertrete gegenüber Bonn ausschließlich CDU-Positionen, aber keine sozialdemokratische. Krause signalisierte Gesprächs- und Kompromissbereitschaft, meinte allerdings gleichzeitig, wenn man sich nicht einigen könne, dann müsse eben das Parlament entscheiden. Das heißt, die CDU will sich notfalls andere Mehrheiten suchen. Darauf reagierte am Nachmittag die SPD-Spitze, zunächst der Fraktionschef Richard Schröder. Uns leuchtet nicht ein, dass man von dem normalen Modus abweichen soll. Wir denken, eine Abweichung von dem normalen Modus, 5% einheitliches Staatsgebiet, dafür braucht man eine Begründung. Und man braucht keine Begründung dafür, dass man das normal machen will. Also, der Begründungszwang liegt nach Ansicht der SPD bei der CDU. Auf Mutmaßungen, ob und wann die Sozialdemokraten die Koalitionsfrage stellen, wollte sich der Fraktionsvorsitzende nicht einlassen. Das ist in der Politik so, dass es irgendwo den Punkt gibt, wo man sagt, das geht nicht mit uns zu machen. Aber das Reflektieren über den Zeitpunkt der Koalitionsfrage, das ist genauso wie eine öffentliche Diskussion, ab wann man einen Putsch machen will. Den Putsch will Richard Schröder weder herbeireden noch herbeiwünschen, wie er hinzufügte. Das gilt auch für Wolfgang Thierse, den SPD-Vorsitzenden, der sich allerdings deutlicher als Schröder vom Koalitionspartner distanzierte. Zu der Ankündigung von Staatssekretär Krause, die CDU könne sich unter Umständen noch anderswo Mehrheiten beschaffen, sagte Thierse am Nachmittag. Eine eigentümlich befremdliche Drohung. Ich bitte festzuhalten, dass die Drohung nicht von der SPD kommt, sondern dass diese Drohung von der CDU kommt, nur damit festgehalten ist, wer hier einen Koalitionsbruch anzielt. Thierse warf dem Koalitionspartner Wahlkampftaktik vor. In bestimmter Hinsicht eröffnet ja die CDU so eine Art Vorwahlkampf. Ich finde das bedauerlich angesichts der wichtigen gemeinsamen Aufgabe, die in der Verpflichtung zur Gestaltung der deutschen Einheit liegt. Und dazu brauchen wir den zweiten Staatsvertrag und dazu brauchen wir auch 2/3 Mehrheiten. Also wir sind schon noch voneinander abhängig, auch wenn Herr Krause plötzlich etwas anderes sieht. Die Abhängigkeit besteht weiter und die Koalition auch, wenngleich sie ein wenig zu wackeln beginnt. Das Klima ist gereizt und die Töne werden härter. All das muss aber noch nicht bedeuten, dass Ministerpräsident Lothar de Maizière seinen Laden nicht zusammenhalten kann. Streit auch in West-Berlin. SPD und Alternative Liste können sich in Grundsatzfragen wie Ausbau des Flughafens Tegel, Inbetriebnahme eines Forschungsreaktors im Hahn-Meitner-Institut, aber auch über die Modalitäten für eine Bewerbung zu den Olympischen Spielen nicht einigen. Wird Letzteres nun zur Nagelprobe der rot-grünen Koalition? Lutz Krieger aus unserem Berliner Studio. Letztlich ist der Erhalt des rot-grünen Politbündnisses im Rathaus Schöneberg dem realpolitischen Einfluss des Ostberliner Stadtoberhauptes Tino Schwerziner zu verdanken. Er führte die streitenden Parteien, SPD und Alternative Liste, heute an Überlebensfragen von Teilen der Ostberliner Wirtschaft heran, die den Olympiastreit relativierten. Zudem schaffte es ein Kompromiss, dass Sozialdemokraten und Alternative vorerst weiter im Regierungsbündnis bleiben. Fest steht, die der AL zugerechnete Schulsenatorin, die auch für den Sport zuständig ist, und ihr Staatssekretär werden in Zukunft der Verantwortung beider Bürgermeister unterstehen. Damit ist der Streit, wer federführend ist, zugunsten von Walter Momper und Tino Schwerziner entschieden. Momper sagte: Um die Koordination zwischen Ost und West und zwischen den beiden zuständigen